FSK 93. Wo keins ist, ist eins. Eine Sendung zur Einführung in Dialektik. Zu hören sind Michael Löbig, Susanne Sippel und Martin Blumentritt. In den letzten beiden Sendungen haben wir die drei Begriffspaare in der Dialektik, Unmittelbarkeit und Vermittlung, Wesen und Erscheinung und Totalität und Seiendes bzw. Faktum durch ihren Gebrauch eingeführt und teilweise schon geklärt. Für den, der mit ihnen noch nicht vertraut ist, dürfte es erst einmal fremd, gar unverständlich erschienen sein, für andere sehr bekannt vorgekommen sein. Der Ausgangspunkt soll in dieser Folge unsere Einführung in die dialektische Konzeption das folgende beim letzten Mal bereits gebrachte Zitat Adornos sein. Dass Gesellschaft nicht als Faktum sich festnageln lässt, nennt eigentlich nur den Tatbestand der Vermittlung. Dass die Fakten nicht jenes Letzte und Undurchdringliche sind, als welches die vorherrschende Soziologie nach dem Muster der sinnlichen Daten der älteren Erkenntnistheorie sie betrachtet. In ihnen erscheint etwas, was sie nicht selbst sind. Nicht die geringfügigste der Differenzen von positivistischer und dialektischer Konzeption ist, dass der Positivismus nach der Schlick'schen Maxime nur Erscheinung gelten lassen möchte, während Dialektik den Unterschied von Wesen und Erscheinung nicht sich ausreden lässt. Es ist seinerseits gesellschaftliches Gesetz, dass entscheidende Strukturen des sozialen Prozesses, wie die der Ungleichheit der vermeintlichen Äquivalente, die getauscht werden, ohne Eingriff der Theorie nicht offenbar werden können. Dem Verdacht dessen, was Nietzsche hinterweltlerisch nannte, begegnet dialektisches Denken damit, dass das verborgene Wesen das Unwesen sei. Das Unmittelbare, sei es in der Metaphysik, sei es als Faktum des Positivismus, ist nicht das Letzte und Undurchdringliche. Das Wesen, wie es in der antiken Metaphysik aufgefasst wird, um es bildlich auszudrücken, wird es unter verschiedenen Namen gehandelt. Bei Hegel kam es als Sein, Werden, Dasein vor. Das Mittelalter sprach von Substantia oder Essentia, Substanz und Essenz, manchmal auch von Existenz oder Existentia, wenn von Wesen die Rede war. Das waren Übersetzungen von Usia, ein Wort, das sich vom griechischen Sein, Einai, herleitet, das aber durch doppelte Substantivierung so etwas wie wahrhaftes Sein, ausgezeichnetes Seiendes meint. Das normale, flüchtige, sinnlich wahrnehmbar Seiende, die Erscheinungswelt, galt als das nicht wahrhafte, scheinhafte Sein, während Sein, Werden, Substanz und so weiter, als das wahrhafte Sein, platonische Idee oder aristotelische Eidos, das beständige, unwandelbare, die Einheit gegenüber dem mannigfaltigen und veränderlichen bezeichnete. Hegel bewahrt diese Tradition, hebt sie auf in dem bereits geschilderten Mehrfachsinn von Aufheben, des Negierens und Bewahrens, aber auch Heraufhebens. Von dem unbestimmten Sein hatten wir ihr Sein für anderes, als dessen Qualität oder Bestimmung unterschieden, in die auch die Veränderungen fallen. Ein Beispiel: Ein Wald, ein Acker, ein Fabrikgelände wären qualitative Bestimmungen, die sich ändern können. Der Wald wird gerodet und zum Acker gemacht, oder aus einem Acker wird ein Fabrikgelände. Veränderungen, die die Qualität nicht berühren, sind bloß quantitative. Im bestimmten Rahmen sind quantitative Veränderungen der Qualität gleichgültig. Ein doppelt so großer Acker bleibt Acker. Oder Wasser, das erwärmt oder gekühlt wird, bleibt Wasser, solange nicht 100 Grad über oder 0 Grad unterschritten werden. An diesen Knotenpunkten aber verändert eine Quantitätsänderung auch die Qualität, etwa den Aggregatzustand. Wasser wird zu einem festen oder gasförmigen, Eis oder Dampf. Diese und andere Bestimmungen von Eigenschaften von Dingen, die durch quantitative Bestimmungen bestimmt sind, nennt Hegel Maßbestimmungen. Hier gibt es also schon Merkmale, die das Wesen einer Sache bestimmen können. Und darum geht Hegel in dem gleich zitierten Absatz auch über zum Wesen, wo die unmittelbaren Bestimmungen vermittelt sind, zunächst einmal durch andere Unmittelbarkeiten wie dem Maß, wo schon mal Wesentliches und Unwesentliches unterschieden werden. Bestimmte quantitative Verhältnisse bestimmten die Beschaffung einer Sache. Man muss in das Innere dringen, um die äußerlichen Veränderungen zu erklären. Das meint Hegel, wenn er den Begriff Wesen einführt. Das Sein ist das Unmittelbare. Indem das Wissen das Wahre erkennen will, was das Sein an und für sich ist, so bleibt es nicht beim Unmittelbaren und dessen Bestimmungen stehen, sondern dringt durch dasselbe hindurch, mit der Voraussetzung, dass hinter diesem Sein noch etwas anderes ist als das Sein selbst, dass dieser Hintergrund die Wahrheit des Seins ausmacht. Diese Erkenntnis ist ein vermitteltes Wissen, denn sie befindet sich nicht unmittelbar beim und im Wesen, sondern beginnt von einem anderen, dem Sein, und hat einen vorläufigen Weg, den Weg des Hinausgehens über das Sein oder vielmehr des Hineingehens in dasselbe zu machen. Erst indem das Wissen sich aus dem unmittelbaren Sein erinnert, durch diese Vermittlung findet es das Wesen. Die Sprache hat im Zeitwort Sein das Wesen in der vergangenen Zeit gewesen behalten. Denn das Wesen ist das vergangene, aber zeitlos vergangene Sein. Wenn so ein Beispiel von Hegel selbst, wir sagen, dass Caesar in Gallien gewesen sei, so wird nicht der Aufenthalt Caesars in Gallien negiert, denn dies ist ja der Inhalt der Aussage. So gesehen ist das Vergangene nicht verschwunden, wie alles in der Seinslogik verschwindet, wenn das Denken übergeht in die nächste Bestimmung. Das Frühere bleibt als Inhalt bestehen. Wir haben hier also ein zeitloses Vergehen. Um zu zeigen, dass das Unmittelbare vermittelt ist, das Denken, wenn es Erscheinungen denkt, Mannigfaltigkeit auf Einheit bezieht, müssen wir auf den Denker zurückgehen, der dies im Subjekt begründet, Immanuel Kant. Wer schon einmal etwas von den beiden lateinischen Ausdrücken bei Kant gehört hat, a priori und a posteriori, oder das griechische Histeron Proteron kennt, weiß um die Bedeutung solcher Ausdrücke in der Philosophie dieser Zeit. In Bezug auf Erfahrung gibt es Bedingungen, die früher sind als der Bezug auf die empirische Realität. Daher a priori. Diese Bedingungen sind logisch früher als der Akt der Wahrnehmung und dessen Gegenstand. Wir bringen diese sozusagen als Subjekt mit, während wir nach Kant die Materie der Erkenntnisse später, a posteriori, erhalten. Das wird von uns noch am heutigen Abend ausführlich diskutiert werden. Hier soll erst einmal der Bezug zur hegelischen Dialektik angedeutet werden, damit später das Dialektische bei Hegel verständlich werden kann. Kant vollzieht den Übergang von der Substanzmetaphysik der rationalistischen Tradition und auch der des Empirismus zu einer Subjektphilosophie. Schon der Skeptiker David Hume bereitete diesen Schritt vor, indem er die Konsequenzen aus der empirischen Philosophie Lockes und Berkeleys zog, nämlich dass der Gedanke der Substanz von uns in der Erkenntnis hinzugefügt wird. Hegel fasst die Entwicklung von jahrtausenderlanger Denkgeschichte in seiner Phänomenologie des Geistes in Hinsicht der Substanz oder wahrhaftem Sein und dessen Übergang zum Subjekt oder Denken in der Vorrede zusammen. Ich zitiere das erst einmal, um eine gewisse Vorstellung davon zu geben. Beschäftigen wird uns das noch ausführlich, aber das Ziel ist, dass wir dann nach der Beschäftigung ein klareres und ein deutlicheres Verständnis davon haben, worum es in der Vorrede geht und was das mit der Wesenslogik als Ganzer zu tun hat, wo dann Begriffe wie Reflexion, Identität und Differenz, Grund und Existenz, Erscheinung und schließlich Wirklichkeit oder Subjekt auseinander hergeleitet werden. Okay. Dadurch überhaupt, dass die Substanz an ihr selbst Subjekt ist, ist aller Inhalt seine eigene Reflexion in sich. Das Bestehen oder die Substanz eines Daseins ist die sich selbst Gleichheit. Denn seine Ungleichheit mit sich wäre seine Auflösung. Die sich selbst Gleichheit aber ist die reine Abstraktion. Diese aber ist das Denken. Wenn ich sage Qualität, sage ich die einfache Bestimmtheit. Durch die Qualität ist ein Dasein von einem anderen unterschieden oder ist ein Dasein. Es ist für sich selbst oder es besteht durch diese Einfachheit mit sich. Aber dadurch ist es wesentlich der Gedanke. Hierin ist es begriffen, dass das Sein Denken ist. Hierein fällt die Einsicht, die dem gewöhnlichen begrifflosen Sprechen von der Identität des Denkens und Seins abzugehen pflegt. In anderer Terminologie hatten wir dies bereits zum Thema, als wir die Entwicklung von Sein, Dasein, für sich Sein dargestellt hatten. Das reine Sein war die sich selbst Gleichheit ohne Bestimmtheit. Erst das Dasein besaß eine Bestimmtheit im Sinne eines Sein für anderes. Was das Dasein für sich gleichgültig seiner Bestimmtheit ist, war das für sich Sein. Das Denken geht allerdings immer von einem Denkinhalt zum anderen über. Die anderen verschwinden. In der Wesenslogik hingegen werden sie festgehalten, erinnert. Daher auch die Rede von Erinnerung am Anfang der Wesenslogik oder vom Eindringen der Erkenntnis als einem Durchdringen der bloßen Oberfläche. Die empiristische Tradition, die alle Erkenntnis aus der unmittelbaren Erfahrung verstehen will, ist das auch nicht entgangen, ohne daraus die Konsequenzen zu ziehen. Sie verzichtet darauf, auf das zu reflektieren, was sie dabei denkt. Wenn von Substanz die Rede ist, so wird diese auch nicht als eine gedacht, die in den Sinnen vorhanden ist, sondern erschlossen. John Locke gilt der Begriff der Substanz als eine komplexe Idee im Sinne einer Vorstellung, mit der eine Gruppe von einfachen Ideen, die in unserer Wahrnehmung auftreten, also Qualitäten und Akzidenzien, auf einen uns unbekannten Träger beziehen, von dem wir vermuten, dass sie einem und demselben Ding zugehören. Die Seele könnte sich nicht vorstellen, wie die Reize von koexistierenden Qualitäten eines Dinges ausgehen, wenn sie nicht ein Substrat annehmen kann, ein unterliegendes, in dem sie bestehen. Die Substanz ist so ein Refugium, ein Zufluchtsort unserer Unwissenheit. Berkeley weist eine solche Annahme eines Inhärenzsubjekts der wahrnehmbaren Eigenschaften der Dinge ab, während Locke primäre Qualitäten gegenüber den sekundären, bloß subjektiven Qualitäten annimmt, gelten Berkeley diese nur noch als subjektiv. Es bedarf keines Substrats für die subjektiven Qualitäten. Das Esse est percipi, also Sein ist wahrgenommen werden, bedeutet allerdings nicht, dass die Welt nur durch unsere Wahrnehmungen existieren würde, sondern Gott perzipiert ständig, erkennt also ständig die Welt, und da der Geist bei Berkeley als Substanz, die denkt, will und rezipiert gedacht ist, kommt in gewissem Sinne durch die Hintertür dann doch die Substanz hinein. Hume löst die Substanz dann gänzlich auf, was nun geistige und körperliche Substanzen angeht. Die anscheinende Abhängigkeit von qualitativen Bestimmungen von einer unbekannten Substanz wird, wie die Kausalität, auf dieselbe Gewohnheit zurückgeführt. Die Substanz ist eine Fiktion der Einbildungskraft, eine Kollektion von einfachen Ideen, also Vorstellungen, die durch die Einbildungskraft vereint wird. Wir sind es also gewohnt, die Mannigfaltigkeit unserer Sinnesreize auf eine Einheit zu beziehen, die Fiktion ist. Bei Kant bleibt es nicht bei einer Fiktion, sondern die Substanz nimmt konstitutiven Charakter an. Und von hier aus nimmt das dialektische Philosophieren im Sinne einer Wende ihren Ausgangspunkt, die man die kopernikanische Wende Kants nennt. In dieser Sendung und der nächsten, am 8. Januar stattfindenden, werden wir von hier ausgehend versuchen, hinter das Geheimnis der Wesenslogik zu kommen. Bevor wir das tun, hören wir jetzt endlich Gideon Klein. Und zwar eine Komposition, die er in Theresienstadt im Konzentrationslager komponierte, bevor er nach Auschwitz deportiert und dann später in einem Außenlager von Auschwitz ermordet wurde. Das war das Streichtrio von Gideon Klein. Der letzte Satz enthält eine Reihe von Variationen aus einem moravischen Volkslied, das ihm sein Kindermädchen während seiner Kindheit vorsang. Am 6. Dezember wäre Klein möglicherweise 92 Jahre alt geworden, hätte man ihn vor 60 Jahren nicht nach Theresienstadt deportiert. Aus diesem Komponisten hätte noch so einiges werden können. Und deswegen sitzen wir ja auch hier, um über das gesellschaftliche Unwesen, das so etwas wie ein Massenmord an den europäischen Juden hervorbringt, zu erkennen und zu kritisieren. Aber nun kommen wir noch einmal wieder zurück auf den Übergang von David Hume zu Kant. Ja, also ich möchte nochmal zu David Hume kommen, und zwar zu dem, was Martin vorgetragen hatte, dass nämlich bei Hume die Substanz als eine bloße Fiktion, und die Substanz ist der Tradition gemäß das zugrunde liegende, dass dies bei Hume eine bloße Fiktion sein soll, und zwar in dem Sinne, dass die Mannigfaltigkeit der Erscheinung oder die disparaten Sinneseindrücke gewohnheitsmäßig auf ein eines, quasi auf ein Ding oder als ein Ding, bezogen sind. Das Problem bei Hume, glaube ich, ist, dass es für ihn Resultat ist einer bloßen Gewohnheit, dass wir üblicherweise so verfahren. Und wenn wir sagen, es ist eine bloße Gewohnheit, dann könnten wir auch sagen, wir ändern unsere Gewohnheiten. Also als wäre es sozusagen das Belieben des Subjekts gestellt, so zu denken oder möglicherweise auch anders zu denken. Und es wurde schon ausgeführt, dass bei Kant dieses, was das zugrunde liegende oder die Substanz ist, nicht eine bloße Fiktion ist, sondern dass diese einen konstitutiven Charakter annimmt. Einen konstitutiven Charakter für die Erkenntnis der Welt. Und ich möchte aus diesem Grunde noch ein kleines Zitat von Kant bringen, das sukzessive dann auf diesen Punkt hinführt, zu zeigen, warum das, was mit dem Begriff der Substanz gedacht war, eine konstitutive Bedingung von Denken überhaupt ist. Es heißt bei Kant in der Kritik der reinen Vernunft, in der Einleitung Idee einer transzendentalen Logik, unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts, deren die erste ist, die Vorstellung zu empfangen, also die Rezeptivität der Eindrücke, die zweite das Vermögen, durch diese Vorstellung einen Gegenstand zu erkennen. Spontaneität der Begriffe. Durch die erstere wird uns ein Gegenstand gegeben. Durch die zweite wird diese im Verhältnis auf jene Vorstellung als bloße Bestimmung des Gemüts gedacht. Anschauung und Begriffe machen also die Elemente aller unserer Erkenntnis aus, sodass weder Begriffe ohne ihn auf einige Art korrespondierende Anschauung noch Anschauung ohne Begriffe ein Erkenntnis abgeben können. Beide sind entweder rein oder empirisch. Empirisch, wenn Empfindung, die die wirkliche Gegenwart des Gegenstandes voraussetzt, darin enthalten ist. Rein aber, wenn der Vorstellung keine Empfindung beigemischt ist. Man kann die letztere die Materie der sinnlichen Erkenntnis nennen. Daher enthält reine Anschauung lediglich die Form, unter welche etwas angeschaut wird, und reiner Begriff allein die Form des Denkens eines Gegenstandes überhaupt. Nur allein reine Anschauung oder Begriffe sind a priori möglich, empirische nur a posteriori. Ja, das ist einer der Grundgedanken Kants, der aber durchaus abhängig von David Hume formuliert worden ist. Kant war sich dem bewusst, indem er mal schrieb, dass Hume ihn aus dem dogmatischen Schlummer gerissen hätte. Das heißt, durch Hume hat er also den dogmatischen Schlummer des Empirismus und des Rationalismus gewissermaßen überwunden. Was hat Hume eigentlich erkannt, sodass er Kant sozusagen aus dem Schlaf gerissen hat? Er hat entdeckt, also das bezieht sich nicht nur auf die Substanz, es bezieht sich auch auf die Kausalität beispielsweise. Er hat erkannt, dass wir sehr viele Dinge wahrnehmen können. Wir werden affiziert von den Dingen, gereizt von den Eigenschaften der Dinge. Aber eins, die Beziehung von Ursache auf Wirkung, das können wir nicht wahrnehmen. Genauso wenig können wir die Substanz, also diesen Einheitspunkt, von dem wir schon gesprochen haben, wahrnehmen. Nun hat er keine Lösung gefunden, wie das jetzt anders zu denken sei als durch eine Gewohnheit. Er sagt, ja gut, wir nehmen die eine Erscheinung wahr und dann folgt die andere darauf. Aber berechtigt uns das dann von Ursache und Wirkung zu sprechen, nicht? Von einem Weil. Wir haben ja nur ein Nacheinander, nicht? Ein Post hoc, wie er das nennt. Nicht ein propter hoc, also ein Warum. Man kann ja noch weitergehen. Ich denke, dass das, was Kant formuliert hat, eine implizite Kritik Humes ist, und Kritik heißt ja nicht einfach zur Seite schieben, sondern heißt, dass er sich auf ihn beziehend das weiterentwickelt, sozusagen beginnt, genauere Bestimmungen vorzunehmen. Nochmal zurück auf den Begriff der Gewohnheit oder die uns gegebenen Erscheinungen. Dann ist es ja so, dass das, was wir wahrnehmen, wenn es nicht auf einen Einheitspunkt bezogen wäre, jeder Sinneseindruck unabhängig von dem nächsten Sinneseindruck stünde wir die Sinneseindrücke nicht verbinden konnten und sagen konnten, diese verschiedenen Sinneseindrücke sind alle Sinneseindrücke, die einem Gegenstand geschuldet sind. Sodass wir diesen Gegenstand, von dem wir affiziert werden, als einen Gegenstand, als einen bestimmten Gegenstand erkennen konnten. Und nun hat Martin ja schon den entscheidenden Punkt genannt. Die verschiedenen Sinneseindrücke, also weiß, ausgedehnt, das Ding ist möglicherweise warm oder was auch immer, alles das, was wir spüren können, diese Eigenschaften beziehen sich ja nicht selbst aufeinander, sondern werden von uns aufeinander bezogen als diesem Gegenstand zugehörig. Und nun ist eben die Frage, wie das geschieht, worin es gründet, dass wir sozusagen Beziehungen herstellen zwischen Eigenschaften oder zwischen Eindrücken, Sinneseindrücken, die wir von einem Gegenstand empfangen. Ja, dies ist ja das, was wir in einer der letzten Sendungen ja schon gehabt haben, was Hegel ja Denken nannte, nicht? Das Beziehen von einer Mannigfaltigkeit auf Einheit. Und was Kant da ja entdeckt hat, und Hegel folgt ihm ja weitgehend, ist ja, dass wir selbst einen Gegenstand als einheitlichen Gegenstand nur erkennen können, wenn wir diese Einheit in diese Mannigfaltigkeit überhaupt hineinbringen. Nun hat Kant die Kritik der reinen Vernunft ja in zwei verschiedenen Fassungen geschrieben. Nicht, die immer in den meisten Ausgaben mit A und B betitelt werden. Also die A-Fassung ist die frühere, die dann auch häufiger mal im Anhang veröffentlicht wird. Er hat dann, als er eine Schrift, die dazu diente, die Kritik der reinen Vernunft noch besser zu erklären, weil sie viel missverstanden worden ist, die Prolegomena, nicht, zu einer künftigen Metaphysik, hat er dann die zweite Fassung etwas geändert. Aber dennoch möchte ich ein wenig auf die Vorgehensweise der ersten Fassung der Kritik etwas eingehen. Stellen wir uns mal so vor, nicht? Jeder kennt vielleicht aus der Geschichte Potemkinsche Dörfer. Nicht? Da sind immer Häuser zu sehen, anscheinend sind dort Häuser zu sehen. Aber um jetzt ein Haus als Haus zu erkennen, können wir uns ja vorstellen, dass wir da also erstmal so reingehen müssen, um zu gucken, ob das nicht bloß eine Fassade ist. Nicht? Wir müssen mal ins Fenster gucken, einmal herumlaufen oder so etwas. Was tun wir dabei? Wir nehmen verschiedene Eigenschaften dieses Hauses wahr. Wenn es ein pontinisches Dorf ist, da sind wir nicht dazu in der Lage, jetzt dort in einer Art und Weise Einheit hineinzubringen, dass wir das für ein Haus halten müssen. Und genau das hat Kant ja in dieser A-Fassung, wo er versucht, von simplen Wahrnehmungsurteilen erstmal ausgehend. Er hat später Wahrnehmungsurteile und Erfahrungsurteile unterschieden. Nicht? Darauf können wir dann noch eingehen. Aber bereits schon bei einer Wahrnehmung ist eine einheitsstiftende Leistung des Verstandes notwendig. Wir nehmen also im Nacheinander, nehmen wir Eigenschaften, Reize, wie wir wollen, das können wir ausdrücken, wie wir wollen, wahr. Nur haben wir jetzt natürlich ein Problem, wenn wir jetzt so eine Mannigfaltigkeit von Wahrnehmungen haben. Nicht, Sie müssen, darauf will Kant hinaus, ja erstmal in einem Bewusstsein überhaupt sein. Es gibt da ein schönes Beispiel von Jameson, einem Pragmatist. Der hat sich das so ausgedacht, nicht, dass man einen Satz, einen langen Satz formuliert mit 20 Wörtern und 20 Leuten jedem eines dieser Wörter sagt, nicht, dass er das zu denken hat. Nicht? Also wenn wir jetzt diese 20 Leute diese Wörter denken lassen, dann haben wir niemals diesen Satz. Nicht? Wir können also diesen Satz gar nicht erlesen, erkennen, nicht hören. Nicht? Also wir verstehen es nicht. Es ist also eine Denkleistung immer schon vorausgesetzt, wenn wir auch nur einen einfachen Gegenstand erkennen wollen, dass es in einem einzigen Bewusstsein ist. Aber was muss dazu geleistet werden? Da hat er ja einige Erkenntnisvermögen, also er hat das ganze das Objekt ja auseinandergelegt, nicht? In verschiedene Erkenntnisvermögen. Und eins dieser Erkenntnisvermögen, das nennt er die Synthesis der Reproduktion in der Einbildung. Nicht? Also das ist also eine Leistung, die wir erbringen müssen. Das erste ist erstmal die Synthesis der Apprehension. Das ist das, was wir als erstes beschrieben haben. Nicht? Ja, aber um jetzt diese vielen Eigenschaften, die wir im Nacheinander aufgenommen haben, in eine Einheit zu haben, dann müssen wir ja überlegen erst einmal, wenn wir die erste Eigenschaft gedacht haben und die zweite denken, was ist denn jetzt mit der ersten? Ist sie jetzt verschwunden? Dann können wir sie ja gar nicht zusammendenken. Wir müssen sie also, das ist dann die Leistung der Synthesis der Reproduktion in der Einbildung, wir müssen sie reproduzieren können. Nicht? Und das nennt Kant dann Einbildungskraft. Nicht? Er bestimmt das an anderer Stelle, also als das Vermögen, einen Gegenstand auch außerhalb der unmittelbaren Präsenz vorstellen zu können. Ich finde diesen Aspekt sehr wichtig, weil ich habe auch das Gefühl beim Lesen, dass es Kant auch sehr stark um diese Wechselwirkung zwischen der Begriffswelt und der unmittelbaren Anschauung geht. Also es ist, glaube ich, nicht nur mechanisch, ich habe die Ideenwelt, die Begriffe in mir geprägt und gleiche das ab mit dem, was ich sehe, sondern es ist auch ein wahrscheinlich permanentes Modifizieren dessen, was ich an Kategorien gebildet habe in meinem Kopf und dessen, was sich mir darbietet und wie ich das zusammenkriege und daraus neue Erkenntnisse gewinne. Und ich finde auch einen ganz banalen Punkt da interessant, dieser Titel Kritik der reinen Vernunft. Da finde ich es wichtig, dass der Begriff Kritik auch richtig verstanden wird, weil heute denkt man ja, Kritik heißt, das ist doof oder so. Und in der damaligen Begriffswelt hieß das ja einfach nur ein Einkreisen eines Themas, eine diskursive Abhandlung sozusagen und nicht Kritik der reinen Vernunft im Sinne von, nee, ich also, will keine reine Vernunft. Kritik ist in einem wörtlichen Sinne, wo genau, das Wort herkommt, Krinein, nicht unterscheiden gemeint. Ja. Mhm. Und Kritik heißt in dem Fall, dass wir also das Erkenntnisvermögen sozusagen unterscheiden lernen, analysieren, das hat Reminiszenzen an Euklids Methode, nicht? Die analytisch-kompositorische Methode, dass wir etwas auseinanderlegen und dann anschließend wieder komponieren, also oder synthetisieren. Also ein sehr positiver Beides gehört zusammen. Von Kritik. Es ist also nicht Kritik in dem Sinne des Verwerfens. Mhm. Nicht? Genau. Also ähnlich wie dann später die Romantik ja auch ein Kritikbegriff hat, nicht? Also man denke mal an Novalis oder so etwas, nicht? Der sich eine Landschaft anschaut und sagt, diese Landschaft könnte noch schöner sein, nicht? Also ist es Kritik, also nicht im Sinne nur der, um einen hegelischen Begriff zu verwenden, abstrakten Negation, nicht des Verwerfens. Ich möchte an dem Punkt doch nochmal einhaken und trotzdem du jetzt schon vorgegriffen hast, nochmal ein Stück auf die Bedeutung von Hume für Kant kommen. Die Frage war vorhin, was hat eigentlich Kant sozusagen aus dem Schlummer herausgerissen? Resultat der Jungschen Philosophie war doch in der Konsequenz das Bestreiten von so etwas wie einer objektiven Erkenntnis. Denn es soll ja vieles dem geschuldet sein, dass wir gewohnheitsmäßig so denken oder so handeln. Das heißt, Kant stand vor der Aufgabe, erneut die Objektivität menschlicher Erkenntnis zu demonstrieren, und zwar möglichst ohne Zuhilfenahme eines Gottesbeweises. Und an der Stelle war für Kant dann eben die Frage, wie kann Objektivität von Erkenntnis demonstriert werden, ohne ein transzendentes Wesen einzuführen. Und er kam dahin, sozusagen das Denken auf das Denken zu wenden. Und dann sind wir bei der Kritik der reinen Vernunft. Was heißt Kritik? Nämlich zu sehen, wie funktioniert dieses Denken überhaupt? Was sind seine konstitutiven Bestandteile? Was bringen wir immer schon mit, wenn wir denken? Wenn uns die Mannigfaltigkeit von Sinneseindrücken gegeben ist, wie kann es uns dann gelingen, dieses Mannigfaltige unter eine Einheit zu bringen? Und das, wozu Kant dabei kam, war, dass er meinte, zeigen zu können, dass es so etwas gibt, das a priori uns gegeben ist, nämlich dass wir immer schon, wenn wir ich sagen, etwas meinen, etwas Bestimmtes meinen, das nämlich die Möglichkeit erst eröffnet, so etwas wie die Einheit des Bewusstseins zu stiften. Also dass ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können. Aber woher kommt das jetzt nun? Wir haben jetzt die empiristische Tradition hervorgehoben. Wir müssen jetzt den anderen Strang, auf den sich Kant auch bezieht, die rationalistische Tradition. Man denke da an Descartes, Spinoza und Leibniz. Die müssen wir natürlich jetzt auch, so also gerade Leibniz, weil das a priori eine noch größere Rolle spielt als bei Kant, darauf müssen wir ja auch noch einmal reflektieren. Der Descartes'schen Philosophie entspringt ja auch so etwas wie der neuzeitliche Reflexionsbegriff. Descartes beginnt ja damit, dass er auch genauso skeptisch wie Hume erstmal, aber alles anzweifeln möchte. Also sagt ja, es ist, alles kann angezweifelt werden, alles ist unsicher. Nicht alle Gegenstände, die wir erkennen, könnten unsicher sein. Könnten auch Trugbilder unserer Träume sein. Wir haben es vielleicht nur eingebildet. Wir können uns also in allen möglichen Dingen irren. Also müssen wir erstmal anfangen, damit alles anzuzweifeln. Aber da kommt er dann auf den Gedanken, oh, wenn ich jetzt alles anzweifle und das notwendig ist, alles anzuzweifeln, was kann ich dabei nicht anzweifeln? Ja. Das ist das Ich, der dieses dachte, etwas sei. Also ich kann nichts anzweifeln, dass ich zweifle. Und das Zweifeln, was ist Zweifeln? Kommt ja von zwei, nicht? Also, dass man zwei Alternativen hat und hin und her schwankt, nicht? Es ist also das Denken selber. Das heißt, ich kann nicht bezweifeln, dass ich denke, nicht? Und dann es kommt dann auch dieses berühmte Cogito, also ich denke, ergo sum, also ich denke, also bin ich. Und die spielt für Kant natürlich auch eine große Rolle, weil er sich implizit immer auch auf Descartes bezieht, nicht? Er hat auch in der zweiten Fassung dann sogar noch ein Kapitel der Widerlegung des Idealismus gewidmet. Ein Zwischenruf an der Stelle. Horkheimer sagt an einer Stelle, dass das Denken aus der Mode kommt. Wenn ich denke, also bin ich, das ein wahrer Satz wäre und Horkheimer auch einen wahren Satz gesprochen hätte, dann gäbe es bald keine Subjekte mehr. Naja, wir müssen genau genommen sagen, dass es die Existenz, die jetzt dort hergeleitet wird, nicht, im methodischen Zweifel, wie man das auch nennen kann, die Existenz ist ja erst einmal die Existenz des Denkens. Und all das, was jetzt angezweifelt worden sind, die ganzen räumlich ausgedehnten Dinge, nennt das res extensa, nicht Extension, also ausgedehnte Dinge, das wird ja ganz geometrisch gedacht, nicht? Alles, der ganze Bereich des Ausgedehnten, nicht? Das ist sozusagen, was wir also unter Objektwelt verstehen können, jedenfalls in diesem mechanischen Weltbild von Descartes. Und er denkt zwei Substanzen, nicht? Also die Ego Cogitans, also das denkende Ich, und die ausgedehnten Dinge, Res Cogitans und Res Extensa. Dann stellt sich aber die Frage, wie wollen wir denn die Res Extensa jetzt in unserem Bewusstsein bekommen? Und das wird natürlich schwierig. Du hast schon den Gottesbeweis angesprochen. Nicht? Bei Descartes gibt es ja eigentlich zwei Gottesbeweise, nicht? Also den berühmten ontologischen Gottesbeweis, nicht? Den hat es ja auch schon im Mittelalter gegeben, nicht? Also Gott ist ein Wesen, über das hinaus wir nichts Größeres denken können. Anselm von Canterbury. Anselm von Canterbury, genau. Und daraus ist dann erschlossen worden, ja, wenn wir Gott nicht als Existenz denken, dann könnte man ja über den Begriff Gottes hinaus auch noch ein Wesen denken, das dann auch noch existiert. Dann haben wir ja gar nicht das Wesen, das über alles hinaus ist gedacht, sondern weniger. Kant hat dann in seiner Kritik des ontologischen Gottesbeweises dann gezeigt, an einem 100-Taler-Beispiel hat er das gezeigt, nicht? Also 100 Taler in meinem Vermögenszustand, nicht? Und bloß 100 gedachte Taler sind inhaltlich nicht unterschieden. Darüber könnte man sich jetzt natürlich streiten, nicht? Karl Marx hat das in seiner Doktordissertation, das ist in einem Anhang gemacht, nicht? Dass also allein die Vorstellung von 100 Talern bereits schon einen zu einem Vermögen bringen kann, nicht? Aber das ist dann eine andere Sache. Das Beispiel ist dann nur schlecht gewählt, nicht? Man hätte irgendwie einen beliebigen Sinnesgegenstand nehmen können. Aber diejenigen, die Gottesbeweise vertreten, denken das natürlich immer anders. Auch Hegel denkt das anders. Im Bereich des Endlichen kann man natürlich niemals vom Begriff auf seinen Gegenstand schließen, nicht? Nur weil man etwas denkt, ist dann noch nicht ein Gegenstand, das ist klar. Bei Gott ist es aber eine Ausnahme, nicht? Aber das ist nicht der Gottesbeweis, den Descartes eigentlich präferiert. Es ist der andere, dass Gott ein Begriff ist, den ein endliches Wesen wie der Mensch eigentlich gar nicht denken kann. Also bedarf er der Hilfe Gottes, um ihn denken zu können. Und wenn Gott ihm dabei hilft, und nachweislich gab es ja Leute, die können so etwas wie Gott denken, also muss Gott dann existieren. Nicht? Dadurch, eigentlich hat er ja eine Drei-Substanzen-Theorie, nicht? Gott ist ja eigentlich die wahrhafte, unendliche Substanz, nicht? Und Denken und Ausdehnung sind nur in einem abgeminderten Sinne Substanzen, nicht? Deswegen konnte auch Spinoza in seiner Interpretation von Descartes, nicht, das umformulieren, dass eigentlich Denken und Ausdehnung gar nicht Substanzen sind, sondern nicht Attribute der Substanz. Nicht? Mhm. Und diesen Grundgedanken hat Kant natürlich jetzt auch mit diesem Ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können, mitgedacht. Nicht? Ich kann also immer, nicht, weil ich ja auch alles anzweifeln kann, also alles anders denken könnte, nicht, kann ich, also eins kann ich nicht bezweifeln, dass ich denke. Und jede einzelne Bestimmung meines Denkens steht unter Bedingungen, dass ich prinzipiell denken kann, dass ich denke. Also alles, was ich denke, ist in meinem Bewusstsein. Das meint Kant damit. Das heißt, das Subjekt muss immer wissen, dass ich selbst es ist, dem etwas widerfährt. Das sozusagen Wahrnehmung hat, Sinneseindrücke hat, Empfindungen hat. Das nur, indem es diese auf sich als das Subjekt und als eines, ein Subjekt bezieht. Und dadurch ist überhaupt die Bestimmung von Gegenständen und damit eine Aussage über etwas, das außerhalb von uns existiert, möglich. Ja, Kant hat ja jetzt nun Anschauung und Begriff unterschieden. Und die Anschauung ist etwas, was reine Rezeptivität ist. Reine Passivität. Das ist auch ein Wahrnehmungsbegriff, den man heute in dieser Weise nicht mehr vertreten würde, nicht? Weil man der Wahrnehmung selber strukturierende Wirkungen, Gestaltqualitäten und so etwas zuschreibt, nicht? Also Gestaltpsychologie würde so etwas tun. Und einiges, was Kant dem Verstand zuspricht, nicht, würde man dann in die Wahrnehmung mit hineinnehmen. Das ändert vom Prinzip dann her letztendlich dann nicht ganz so viel, wie man dann meinen möchte. Es ist aber so, dass dann doch irgendetwas, also dass, wenn die Anschauung selber aktiv ist, nicht, eine Aktivität bedarf, dass man eine Mitwirkung dessen, was diesen Erscheinungen, die wir dort wahrnehmen, zugrunde liegt, nicht immer schon mitgedacht haben. Nicht? Ich habe dazu eine Frage. Wie ist es denn, also ich weiß nicht, ob das jetzt passt als Beispiel, wenn ich mir jetzt einen Beduinen vorstelle, der seit Jahrhunderten mit seinem Stamm durch die Wüste zieht und der, wo sich immer alle auf Kissen oder in den Sand gesetzt haben und der sieht jetzt einen Stuhl. Wäre sowas ein zutreffendes Beispiel dafür, dass ein normaler Nordwesteuropäer sagt, ach alles klar, ja, das ist ein Stuhl und das auch und das nicht und so weiter. Und weil er eben im Verstand dazu bestimmte Kategorien geprägt hat, während eben ein Beduine, der damit noch nie in Kontakt gekommen ist, völlig ratlos versuchen würde zu ergründen, um was für einen Gegenstand es sich handeln könnte, weil die Kategorien, also die a priorischen Kategorien sozusagen noch nicht vorhanden sind. Wäre das ein passendes Beispiel oder ist das jetzt mehr Wahrnehmung? Das wäre eine Bebilderung. Das ist mehr Psychologie. Man hat tatsächlich in der Ethnologie ja festgestellt, also man hat irgendwelchen Eingeborenen einen Film gezeigt, nicht, über Städte. Und das meiste haben die natürlich noch nie gesehen. Aber alle hatten dann, was keiner von den New Yorkern oder gesehen hatte, eine Maus da irgendwie über dem Bildschirm, also auf dem Bildschirm da gesehen. Nicht? Den hat sonst niemand gesehen, weil sie natürlich ja ein Perzeptionsvermögen haben dafür, was für ihren gesellschaftlichen Konnex wichtig ist, nicht? Für ihre Art und Weise, sich zu reproduzieren, nicht? Im Urwald oder so etwas. Das ist so gewissermaßen eine andere Synthesis der Apprehension. Nicht? Mhm. Das ist bei Kant natürlich nicht psychologisch gemeint. Es ist psychologisch immer missverstanden worden. Und deswegen hat Kant dann das Kapitel geändert. Nicht? Aber trotzdem kann man das da verwenden, um sich klarzumachen, dass der Verstand und überhaupt das ganze Subjekt bestimmte Vereinheitlichungsleistungen bringen muss, damit wir Gegenstände der Erkenntnis haben können. Ja, ich meinte das auch gar nicht rein psychologisch, sondern schon, das kann man doch auch durchaus in einem erkenntnistheoretischen Sinne verstehen, weil die Kategorien, die wir bilden, das ist ja eine Mischung aus Verstand und Empfinden, also genau wie es eben in der Kritik der reinen Vernunft auch dargelegt wird. Finde ich, ja. Ja, man könnte jetzt auch zeigen, bei Beispielen des Sehens, also optische Täuschungen oder so etwas, dass der Verstandesleistung erbracht werden müssen, um diese optische Täuschung dann zu überwinden. Nicht? Mhm. Genau. Wir müssen also diese Data, nicht, wie Kant das nennen würde, nicht, die apprehendiert werden, also aufgenommen werden, zunächst einmal empirisch aufgenommen werden, nicht, diese Data müssen koordiniert sozusagen, organisiert aufgenommen werden. Nicht? Und zu diesem Zweck hat er dann diese Synthesis der Reproduktion in der Einbildung gefunden. Und Einbildung ist jetzt auch nicht so in einem abgewehrten Sinne, der bildet sich ja irgendwas ein. Nicht? Also nein, das ist dann nicht gemeint, sondern es wird so etwas wie ein Vorstellungsbild produziert, nicht? Das ist die alte Repräsentation, nicht? Die Gegenstände werden repräsentiert, nicht wie sie an sich selber sind, also unabhängig von unseren Leistungen, sondern abhängig von unseren Leistungen, nicht? So dass wir dann auch Gesetzmäßigkeiten und solche Dinge dann finden können, die dann aber schon mehr nämlich Praxis in nicht im emphatischen Sinne wie bei Kant, aber Praxis im Sinne des technischen Produzierens, nicht, voraussetzen. Also damit beginnt ja die Kritik der reinen Vernunft, wo er die sogenannte kopernikanische Wende beschreibt. Nicht? Was macht er dort? Er beschreibt Experimente, Eingriffe des Menschen in die Natur. Erst diese Eingriffe können in kontrollierter Art und Weise, nicht, bündige Erkenntnis hervorbringen. Nicht? Hier sehen wir schon auch eine Funktion von gesellschaftlicher Praxis, nicht? Oder von Arbeit, nicht? Für die Erkenntnis. Nicht? Das hat Kant im Grunde genommen schon antizipiert. Und bei Marx wird das dann von noch größerer Bedeutung, nicht? Wenn man die Feuerbach-Thesen denkt. Aber darauf werden wir dann später nochmal kommen. Aber bevor wir jetzt noch einmal diese Erkenntnisschritte bei Kant durchgehen, möchte ich doch noch mal ein wenig den Gideon Klein noch mal zu Gehör bringen. Das war noch einmal Gideon Klein, Streichtrio. Und nun machen wir mal mit Kant noch ein wenig weiter. Also wir waren bei der Synthesis der Reproduktion in der Einbildung und haben die Einbildung noch ein wenig erklärt. Die Einbildung ist natürlich auch wichtig dafür, dass wir so etwas wie Einheit in die Erkenntnis bekommen. Nicht die chaotische Mannigfaltigkeit, wie Kant sich manchmal ausdrückt, von Data macht noch kein Gegenstand der Erkenntnis. Es bedarf also einer einheitsstiftenden Leistung und schon auf dieser Ebene der Reproduktion in der Einbildung. Und diese Reproduktion der Erscheinung in der Einbildung muss natürlich auch überhaupt erst einmal möglich sein. Und was ist dazu notwendig? Er nennt das die Rekognition im Begriffe. Nicht? Die Synthesis der Rekognition im Begriffe. Da kann man sich durchaus so etwas wie Gedächtnis, Erinnerung darunter vorstellen. Das ist damit nämlich gemeint. Nicht? Wenn wir im Nacheinander alle Eigenschaften, alle Data aufnehmen, so müssen diese ja jederzeit wieder reproduziert werden können. Aber dass sie reproduziert werden können, dazu müssen sie in einem Bewusstsein enthalten sein. Nicht? Beziehungsweise dieses eine Bewusstsein, das muss ja auch allgemeinen Charakter haben. Das ist für Kant wichtig. Deswegen hat er in der zweiten Fassung das etwas anders formuliert, damit es nicht so psychologisch klingt. Es kann ja durchaus sein, dass also mehrere Leute daran beteiligt sind, nicht? Einen Erkenntnisprozess vonstatten gehen zu lassen. Nicht? In der Geschichtserkenntnis, was Kant nicht so im Auge hatte, er hatte mehr die Naturwissenschaften noch im Auge gehabt, ist das ja so wichtig, dass da eine Einheit gebildet wird. Nicht? Das hat man später kollektives Gedächtnis genannt. Nicht? Für die Geschichte ist das natürlich immens von Bedeutung. Das haben dann die späteren dann ausführlich immer wieder abgehandelt. Also die Rekognition im Begriffe muss möglich sein. Und ja, wenn das jetzt nun möglich ist, dass wir jederzeit also diese alten Data wieder reproduzieren können, nicht? Weil wir sie ja in der Einbildung haben. Also man sieht schon wieder dieses Einholen von Voraussetzungen. Nicht? Das Apprehendieren setzt voraus eine Einbildungskraft, also etwas auch in der Vorstellung zu haben, ohne dass es präsent ist. Und dann muss es auch wieder erinnert werden, also und diese Einbildungen. Und damit das wiederum möglich ist, das ist ja dann der letzte Schritt, dann bedarf es dann der berühmten transzendentalen Synthesis der Apperzeption. Nicht? Also das ist dieses... Ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können. Nicht? Es muss eine Einheit des Bewusstseins vorhanden sein. Nicht? Es muss also ein Subjekt vorhanden sein, das selber nicht der empirischen Veränderung unterliegt. Nicht? Und das ist das, was Kant dann transzendentales Subjekt nennt. Nicht? Das muss sich in irgendeiner Form denken lassen, sagt er. Du hattest da noch irgendwie etwas? Nein, ich hatte mich nur einen Moment gestoppt, weil du gesagt hast, ein Subjekt, das nicht der Veränderung unterliegt. Nach Kant nicht. Ja, das empirische Subjekt unterliegt ja der Veränderung. Das empirische schon, ja. Also. Deshalb muss es eben ein nicht-empirisches Subjekt sein, ein transzendentales. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge komplizierter Zusammenhänge eben gehört. Ich glaube, bestimmte Punkte sind nochmal wichtig hervorzuheben. Nämlich einerseits... dass wenn wir von Erkenntnis sprechen, wenn wir davon sprechen wollen, dass es so etwas gibt wie Objektivität, was ja heutzutage schon von den meisten Menschen bestritten wird, dass es so etwas gibt wie eine objektive Wahrheit oder überhaupt Objektivität. Wenn wir also von so etwas sprechen wollen, und das möchte Kant, dann müssen wir angeben, unter welchen Voraussetzungen wir davon sprechen können. Und wenn wir darauf reflektieren, dann reflektieren wir auf das, was zum Denken, oder auf das, wie das Denken in sich selbst beschaffen, strukturiert ist, welche Bedingungen es hat, damit so etwas möglich ist. Ausgehend von der Erkenntnis, dass es keine Verbindung in den Gegenständen gibt, dass das, was wir an unterschiedlichen Momenten wahrnehmen, was wir empfinden, dass alles das eben nicht den Gegenständen geschuldet ist, sondern dass wir das zu einer Einheit bringen und dass in uns etwas existieren muss, das sich in der Zeit als identisch mit sich selbst und zugleich in der empirischen Welt der Veränderung unterliegt, möglich ist. Ja, und dazu muss natürlich Kant abweisen, dass das jetzt darin besteht, dass wir die Welt erkennen, indem wir projizieren. Nicht indem wir, dann könnten wir ja Beliebiges in die Welt hinein projizieren. Also wie ein Projektor, eine Kinoleinwand, können wir da Beliebiges dann auf die Leinwand bringen. So geht das nach Kant ja nicht. Nicht? Der Erkenntnisgrund ist nicht bereits auch schon der Realgrund, nicht, der Erscheinungen, die dort erkannt werden. Deswegen hat er ja diese berühmte Unterscheidung gemacht zwischen Erscheinungen und Dingen an sich selber betrachtet. Also die Dinge, wie sie uns erscheinen und die Dinge, wie sie an sich selber unabhängig von unseren Synthesisleistungen sind. Nicht? Das ist ja damit gemeint. Nicht? Genau. An sich. Und das heißt, dass die Objektivität, um die es bei Kant geht, eine ist, die durch das Subjekt konstituiert wird. Und zwar nicht beliebig, also nicht in einem psychologischen Sinne. Da kann ja jeder einfach drauf losdenken und dann das begründet noch keine Objektivität der Erkenntnis. Richtig. Und die Bedingungen zu finden, nach denen also Objektivität der Erkenntnis verbürgt werden, das ist die Aufgabe der Kritik der reinen Vernunft gewesen, insbesondere der transzendentalen Logik, nicht? Neben der transzendentalen Ästhetik, die es mit Anschauungsformen wie Raum und Zeit zu tun hat. Nicht? Darauf sind wir nur jetzt beiläufig mal eingegangen. Du hast jetzt beiläufig eingeführt, das Ding an sich oder die unbekannte Ursache der Erscheinung. Nun könnte man ja fragen, wie kommt Kant denn dazu, überhaupt von so etwas zu sprechen wie einem Ding an sich oder einer unbekannten Ursache der Erscheinung. Und man könnte an der Stelle zugleich die Frage aufwerfen, ob nicht sich in dem Verhältnis von Ding an sich und der unbekannten Ursache der Erscheinung und dem, was uns in der Erscheinung gegeben ist, sich nicht auch das Verhältnis von Wesen und Erscheinung wiederfinden lässt. Dass nämlich Kant dann sagt, dass allem zugrunde liegende kann nicht positiv bestimmt werden. Ja, das Ding an sich oder die Dinge an sich selbst betrachtet, ist eigentlich die vollständige Formulierung. Nicht? Ding an sich ist eine verkürzte Formulierung, die dann aber bekannter geworden ist. Aber es ist immer ein Betrachtet oder Erkennen immer dabei. Nicht, das ist, sind verschiedene Sprachebenen. Nicht? Also wenn man von objektsprachlich sagt, man kann die Dinge an sich nicht erkennen, das ist nicht gemeint. Man kann von den Dingen gar nichts prädizieren, nicht? Weil wir sie gar nicht in unserem Bewusstsein dann hätten. Nicht? Das heißt, von etwas, das wir nicht kennen, platt gesprochen, etwas, das nicht gegeben ist, von dem können wir auch nichts aussagen. Das ist im gewissen Sinne also metasprachlich, also dass wir über die Erkenntnis uns jetzt informieren. Nicht? Darauf bezieht sich das als unbekannte Ursache einer Erscheinung. Nicht? Wäre das nicht so, würden wir uns widersprechen. Nicht? Auf der einen Seite, also wenn wir das objektsprachlich deuten würden, dann reden wir ständig von den Dingen an sich, nicht? Und leugnen, dass wir sie erkennen. Das wäre natürlich Unfug. Nicht? So ist das bei Kant aber dann nicht gemeint. Aber das hat man ihm natürlich dann immer vorgeworfen und wollte die Dinge an sich dann loswerden. Hegel wollte das mit Gewissheit, nicht? Indem er sie zur bloßen Abstraktion erklärt. dem stimmt Kant natürlich zu. Das ist, natürlich ist es eine Abstraktion. Wir abstrahieren von unserer Erkenntnistätigkeit und was da übrig bleibt, nicht? Das sind die Dinge an sich selber, nicht? Oder anders. Aber wir haben nichts Positives damit erkannt. Wir haben zunächst einmal einen Grenzbegriff gefunden. Vielleicht anders ausgedrückt. Ja. Bei all dem, wovon wir sagen, wir haben es erkannt oder wir wissen um etwas Bestimmtes, und diese Erkenntnis ist immer schon unser Bewusstsein beteiligt. Was dieses Ding, das uns gegeben ist, unabhängig ist von dem, von unserer subjektiven Leistung, das können wir nicht sagen. Stimmt das mit dem überein, was du ausgeführt hast? Ja, wir bringen die Gegenstände in ihrem Ansichtsein durch unsere denkerischen Leistungen nicht hervor. Das wolltest du da mit sagen. Aber die Notwendigkeit, die da drin liegt, ich kann das mal hier bei Kant zitieren, nicht? Mhm. Aller Notwendigkeit liegt jederzeit eine transzendentale Bedingung zum Grunde. Also muss ein transzendentaler Grund der Einheit des Bewusstseins in der Synthesis des Mannigfaltigen aller unserer Anschauungen, mithin auch der Begriffe der Objekte überhaupt, folglich auch aller Gegenstände der Erfahrung angetroffen werden, ohne welchen es unmöglich wäre, zu unseren Anschauungen irgendein Gegenstand zu denken. Denn dieser ist nichts mehr als das Etwas, davon der Begriff eine solche Notwendigkeit der Synthesis ausdrückt. Nicht, da haben wir noch einmal die Notwendigkeit, die Objektivität unserer Erkenntnis begründen soll. Nicht? Und um das nochmal zu erwähnen, nicht, weil dieser Begriff immer häufig vorkommt bei Kant, diese ursprüngliche und transzendentale Bedingung ist nun keine andere als die transzendentale Aperzeption. Aperzeption ist vielleicht auch noch erklärungsbedürftig. Nicht? Perzeption, das kennen wir, also Wahrnehmen, Empfinden, also das Perzipieren ist das Aufnehmen von Data, nicht? Also im Englischen gibt es die Unterscheidung zwischen to see und to look. Aperzeption wäre so etwas wie to look, also etwas beobachten. Nicht? Da kommt dann schon eine aktive Tätigkeit mit hinzu, nicht zu der Perzeption. Also dieses Ab, das ist ja das Ad, das Hinzutreten. Nicht? Also ein Hinzutreten, das ist entscheidend. Und dann heißt es weiter, das Bewusstsein seiner selbst nach den Bestimmungen unseres Zustands bei der inneren Wahrnehmung ist bloß empirisch, jederzeit wandelbar. Es kann kein stehendes oder bleibendes Selbst in diesem Flusse innerer Erscheinung geben und wird gewöhnlich der innere Sinn genannt oder die empirische Aperzeption. Das hatten wir vorhin ja schon. Also wäre das das empirische Subjekt, das konstitutiv wäre für die Erscheinungen, dann wäre das Projektion, nicht? Das darf so nicht sein. Und dann heißt es, das, was notwendig als numerisch identisch vorgestellt werden soll, kann nicht als ein solches durch empirische Data gedacht werden. Es muss eine Bedingung sein, die vor aller Erfahrung, also a priori, vorhergeht und diese selbst möglich macht, welche eine solche transzendentale Voraussetzung geltend machen soll. Nicht? Und da haben wir den Grundgedanken von Kant, der für den gesamten deutschen Idealismus natürlich von sehr großer Bedeutung gewesen ist. Nicht? Also hier beginnt alle neuere Philosophie, nicht? Schreibt Hegel an einer Stelle mal. Nicht? Und diese transzendentale Voraussetzung, also man kann hier den Substanzbegriff, hier, und das liegt nahe, nicht? Dieses Subjekt, nicht? Alles verändert sich in der Zeit, nicht? Aber die Zeit selber verändert sich nicht, heißt es dabei Kant. Nicht? Und die Zeit ist ja auch für das Subjekt, also im Sinne des Schematismus, nicht? Etwas Substanzielles. Nicht? Und das Subjekt genauso ist etwas Substanzielles, was nicht der empirischen Veränderung unterliegt. Nicht? Das Transzendentale. Das Transzendentale Subjekt natürlich, nicht das empirische Subjekt. Das wäre ja irre, wenn das empirische Subjekt sich nicht verändern würde, dann würden wir ja auch nie sterben. Genau. Also in gewissermaßen hat er dann den rationalen Kern dessen, was man immer Unsterblichkeit der Seele genannt hat, da herausgeschält. Und in der transzendentalen Dialektik Kants wird das ja auch im Paralogismus-Kapitel, so nennt sich das Kapitel, ja auch thematisiert. Da wird auch das nach der Existenz gefragt, dieser transzendentalen Synthesis der Perzeption, dass ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können. Und es kann nicht so eine empirische Existenz haben, sondern eine andere Art von Existenz. Da kommt dann so etwas zustande, ähnlich wie die platonischen Ideen existieren, nicht? In einem anderen Sinne als die empirischen Dinge existieren, nicht? Das hat er in einer Fußnote im Paralogismus-Kapitel, hat er das reflektiert und es waren Fichte und Schelling, die daraus dann einen ganz neuen Begriff von intellektueller Anschauung daraus gemacht haben, nicht? Diese intellektuelle Anschauung ist eine Anschauung, die sich sozusagen auf dieses Ich denke, dass alle meine Vorstellungen was begleiten können, beziehen. Nicht? Dass das auch existieren muss. Nicht? Und ja, wir wollten ja auch noch einen Schritt weitergehen, nicht? Zu Fichte hin, nicht? Weil wir sozusagen uns hinbewegen wollen zur hegelischen Wesenslogik, nicht? Wo da ja von Identität, Unterschied und so weiter die Rede ist, nicht? Und von den Reflexionsbestimmungen, von äußerlicher Reflexion, von setzender Reflexion, so etwas. Und das ist nur verständlich, wenn wir diesen Grundgedanken von Kant verstehen. Nämlich, also bei Fichte heißt das ja Tathandlung, nicht? Also wie kommt jetzt dieses, ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können, wie kommt das zustande? Durch eine Tathandlung, nicht? Also nicht so eine Tat, die in der Empirie geschieht, sondern diese Tat besteht darin, sich selbst zu setzen, sich selbst zu denken. Das ist natürlich eine Reminiszenz auch an Descartes' Ego Cogitans. Nicht? Nur, dass es jetzt nicht nur noch um die Erkenntnisgewissheit geht, sondern sogar die Wahrheit. Nicht? Weil du eben sagtest, wir wollen auf die Bestimmung des Begriffs des Wesens bei Hegel hinaus und das im Zusammenhang mit dem Thema Dialektik. Finde ich, sollten wir an der Stelle versuchen, nochmal einen Zusammenhang, den Zusammenhang zu klären zwischen der Bestimmung Kants, jetzt dem Ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können, oder dem, was man sozusagen die Einheit des Bewusstseins nennt, als Bedingung der Möglichkeit für die Bestimmung von einer Objektivität, die durch das Subjekt konstituiert wird. Und dem, was hat das alles mit dem Begriff des Wesens zu tun und mit dem Begriff der Bestimmung der Dialektik? Also ich würde jetzt sagen, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo es zunächst mal darum geht, überhaupt sich ein Bewusstsein zu verschaffen von dem Subjekt und den Bedingungen dieses Subjekts, das von so etwas spricht wie Wesen und Erscheinung, das von so etwas spricht wie Objektivität und dem im Verlauf der Reflexion auf seine eigenen Bedingungen des Denkens und der Anwendung des Denkens auf die gegenständliche Welt, konkreter die gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen es existiert, dann so etwas bewusst wird wie das, was wir unter dem Begriff der Dialektik verstehen oder mit dem Begriff der Dialektik in Zusammenhang bringen. Ja, dass das jetzt etwas mit Dialektik zu tun hat, wird deutlich, wenn wir auf die Rezeption Kants dann noch einmal eingehen. Es hat ja eine Reihe von Kantianern gegeben, wie nicht Reinhold mit seiner Elementarphilosophie. Nicht? Daran hat es dann eine Kritik gegeben, also von einem Enesidemus, hat er sich genannt, nicht nach einem antiken Skeptiker, aber in Wahrheit hieß der Scholze. Nicht? Und da ging es um den Satz des Bewusstseins. Hegel und Schelling hatten ja damals immer diskutiert, oder Fichte und Schelling haben immer diskutiert darüber, nicht, dass Kant im Grunde genommen die Resultate gegeben hat. Und dann heißt es dann, aber die Prämissen fehlen noch. Und diese Prämissen sozusagen zu finden, das haben die alle versucht. Die wollten jetzt einen Satz finden, an dem man alles aufhängen kann. Nicht? Kant hatte gesagt, ja, an diesem transzendentalen Verstand, da wäre jetzt alles, auch die Logik, nicht alles aufzuhängen. Und der Reinhold hat dann einen Satz des Bewusstseins dann aufgestellt und meinte, jetzt hätte er das gefunden. Nicht? Also der lautet in etwa so, im Bewusstsein wird die Vorstellung durch das Subjekt, vom Subjekt und Objekt unterschieden und auf beide bezogen. Das taucht auch in der Phänomenologie des Geistes auch als eine Art Satz des Bewusstseins dann auch wieder auf in der Einleitung. Nicht? Also das Bewusstsein ist etwas, das sich auf etwas bezieht, was es von sich unterscheidet. Nicht? Hier sind hier aber auch noch die Begriffe damit Subjekt und Objekt und dann noch ein anderes Subjekt gedacht. In dem das dann... Dies ist aber, was er da darstellt, ist aber schon eine Synthesis. Nicht? Aber wie soll man eine Synthesis ohne synthetisiertes Denken? Nicht? Das ist ja eigentlich im Grunde genommen also schon ein drittes, nicht? Eins und zwei und das dritte. Nicht? Und das führte dann dazu, dass dieser Enesidemus Schulze nicht? Dann das kritisierte. Und Fichte ist dann mit einer ersten bekannten Schrift, nicht sein Anti-Enesidemus, nicht die also sozusagen die Rezension dann bekannt geworden. Aber was da der Schulze jetzt Reinhold entgegenhält, ist, dass dieser Grundsatz, nicht der Satz des Bewusstseins, den Satz des Widerspruchs voraussetzt. Und damit ist das nicht unbedingt. Und ein erster Satz müsste ja unbedingt sein, nicht bedingt, wäre er bedingt, könnte man ja das, wodurch er bedingt wird, wieder nehmen. Nicht? Und das würde dann ja ins Unendliche gehen nachher, wenn man das nicht erreicht hätte. Also hat dann Fichte seine Wissenschaftslehre an dieser Kritik gewonnen. Er deutet den Satz des Widerspruchs oder den Satz der Identität, das sind immer zwei Seiten einer Sache bei denen. Also A ist A. Nicht? Wie deutet Fichte dann diesen Satz? A ist A bedeutet so viel wie, wenn A gesetzt ist, ist A gesetzt. Darf ich zitieren? Das ist, ja. In dem Satz A gleich A ist das erste A dasjenige, welches im Ich entweder schlechthin, wie das Ich selbst, oder aus irgendeinem Grunde wie jedes bestimmte Nicht-Ich gesetzt wird. In diesem Geschäfte verhält sich das Ich als absolutes Subjekt. Und man nennt daher das erste A das Subjekt, durch das zweite A wird dasjenige bezeichnet, welches das sich selbst zum Objekt der Reflexion machende Ich als in sich gesetzt vorfindet. Ja, das ist dann schon ein Schritt weiter. Nicht? Weil es dasselbe erst in sich gesetzt hat. Das urteilende Ich prädiziert etwas, nicht eigentlich von A, sondern von sich selbst, dass es nämlich in sich ein A vorfinde. Und daher heißt das zweite A Prädikat. Und, Das wäre jetzt nochmal die konkretere Formulierung, aber ich wollte eigentlich ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können hinaus. Nämlich jeder Satz A ist A. Also wenn A gesetzt ist, dann ist A gesetzt. Dann ist A, nicht, besagt ja so viel, dass das in meinem Bewusstsein ist. Und jetzt kann ich an A, kann ich ja als Variable, kann ich alles setzen. Und das macht dann Fichte auch. Nämlich ein A hat eine Ausnahme, nämlich das Ich. Das Ich kann schlechthin nicht gesetzt sein. Das Ich denke, dass alle meine Vorstellungen begleiten können, ist notwendig. Und so formuliert er dann den Satz, ich bin ich. Und ich bin ich ist jetzt nicht mehr in dem Sinne zu verstehen, wenn ich gesetzt bin, dann bin ich. Sondern dies ist notwendig immer der Fall. Also heißt es, ich bin ich, ist von seiner Form her und seinem Gehalt her unbedingt. Und damit ist es nach Fichte dann sein erster Grundsatz der Wissenschaftslehre. Damit hat das Ich etwas von sich selbst ausgesagt, sich selbst sozusagen beigelegt. Es hat sich selbst beigelegt, also sich selbst prädiziert, also sich etwas gesetzt. Von sich. Das ist also diese berühmte setzende Reflexion, also diese Bewegung von nichts zu nichts, nicht wie Hegel das nannte. Nicht? Absoluter Gegenstoß in sich selbst wird das auch manchmal genannt. Das ist, hat auch etwas mit dieser Tathandlung zu tun, nicht? Dieses sich selbst hervorbringen. Das hat auch etwas mit dem kategorischen Imperativ zu tun, wie Fichte, Schelling, Hegel dann ihn dann anders uminterpretieren. Nicht? Das ist aber jetzt noch nicht alles. Nicht? Dieses Ich ist Ich als erster Grundsatz, den muss ja noch korrespondieren. Jetzt für ein anderes A kann ich ja ebenso sagen, ich bin nicht ich. Also ich denke etwas, nicht? Ich bin nicht ich. Das führt aber zu einem Widerspruch. Das würde ja dem Satz des Widerspruchs jetzt sozusagen, das würde dem Satz des Widerspruchs nicht gehorchen, muss also korrigiert werden. Nicht? Es sei denn, wir verdoppeln das Ich sozusagen. Und das ist genau die Lösung von Fichte. Nicht? Also ein Ich, das sich einem Nicht-Ich dem Nicht-Ich entgegengesetzt ist, nicht? Und das Ich bin ich. Wird aufgelöst in einem Dritten, dass sich im Ich, ein Ich und Nicht-Ich, gegenseitig limitieren, also beschränken. Und da haben wir natürlich das, was dann nachher, woraus dann nachher Dialektik wird. Nicht? Das ist noch quantitativ gedacht, wie Hegel das dann später kritisieren wird, aber ich und aber nicht. Aber zunächst mal ist es der Ausdruck des eines subjektiven Idealismus, das Ich, das Nicht-Ich setzt und mit dem, das Fichte dieses Nicht-Ich setzt, setzt er sozusagen auf die Totalität der Bestimmung der Welt. Er setzt die Welt aus sich heraus. Die Welt ist subjektive Konstruktion. Und limitieren in dem Sinne, als natürlich muss eine Grenze geben zwischen dem, was nichtig ist, und dem. Ja, ich und nicht, ich müssen vereinbar sein. Nicht? Es darf jetzt nicht ich gleich nicht ich in diesem Sinne verstanden werden, also dass das unvereinbar wird. Also ist das ein Ich, in dem jetzt ein Ich, ein Nicht-Ich denkt. Und das gibt, beziehungsweise es sogar hervorbringt. Nicht? Er unterscheidet ja den praktischen Teil und den theoretischen Teil der Wissenschaftslehre. Eben, die es hervorbringt. Nicht, das hervorbringt. Ich bringe das Nicht-Ich hervor, das ist praktisch gemeint. Und das Nicht-Ich bringt das Ich da hervor, sozusagen theoretisch. Nicht? Also in praktischer Hinsicht könnte es ja auch bedeuten, dass das Ich setzt das Nicht-Ich. Wir produzieren die Bedingungen, unter denen wir leben. Wir verändern die Natur. Das heißt, wir setzen etwas in dieser Welt, das Resultat ist unserer eigenen Handlung. Das ist das eine. Wir setzen die Welt sozusagen aus uns heraus. Insofern ist die subjektive Konstruktion oder dann drückt sich auch ein subjektiver Idealismus aus. Allerdings ist es bei Fichte so, dass in der praktischen Philosophie es immer noch von außen, und das macht die Subjektivität des Idealismus aus, es bedarf immer eines Anstoßes von außen. Es ist also ein ewiges Sollen, nicht? Ein ewiges Überschreiten einer Schranke in der Fichte. Nicht? Das kann immer unendlich immer weitergehen. Das ist ja das schlechte Sollen, das dann Hegel dann später kritisieren wird. Nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, da hat ja Fichte noch etwas von Kant quasi geerbt, das Hegel dann kritisiert. Also ich habe gerade immer das Gefühl, dass gegenüber Fichte Kant mit der Kritik der reinen Vernunft geradezu erfrischend, konkret und alltagstauglich ist. Ich verstehe das so ungefähr, was ihr ableitet von Fichte, aber ich finde es wirklich, auch wenn wir uns auf dieser Ebene bewegen, sehr theoretisch. Und wurde ständig von Praxis die Rede, ja. Von Fichte. Aber das ist ein Primat von, der Primat von praktischer Philosophie oder sogar Primat von Praxis. Also was ich immer wieder interessant finde, und das muss man, glaube ich, auch für die heutige alltägliche Sprache etwas übersetzen, die Unterscheidung zwischen transzendental und transzendent. Weil im Alltagsverständnis denkt man ja bei allem transzendental, transzendent, ach ja, das ist irgendwas abgehoben, esoterisches und so weiter. So hat Kant das ja gerade nicht gemeint, sondern es ging ja lediglich um den Bereich außerhalb der unmittelbaren, messbaren Realität und so weiter. Und so wird das auch bei Wikipedia unterschieden. Allerdings finde ich dann wiederum manchmal dieser unglaubliche Optimismus, der eben implizit immer verknüpft war mit dieser Art, Erkenntnisse zu gewinnen und das Denken weiterzubringen, da kriegt es dann natürlich, kann man natürlich auch dem Transzendentalen wieder was Transzendentes attestieren, weil da doch sehr viel Glaube und Hoffnung mit verknüpft war, obwohl es wahrscheinlich nie direkt ausgesprochen wird. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Aber ja, die Transzendenz gehört ja in das Bereich, was in der transzendentalen Dialektik dann diskutiert wird. Mhm. Wir haben es mit dem Ding an sich bereits schon angeschnitten. Das ist der Bereich der Metaphysik, wobei Kant ja eine Metaphysik, die wissenschaftlich ist, begründen wollte. Genau. Die wollte sie transzendental begründen, nicht transzendent. Ja, aber auch der Begriff Metaphysik hat ja im heutigen Alltagsverständnis eine völlig andere Bedeutung, als es damals in der Erkenntnistheorie und Aufklärung gemeint war. Das war ja auch nur außerhalb des unmittelbar physikalisch sichtbaren, messbaren. Das ging ja gerade nicht um Geschichten mit Gotteserfahrung und ähnlichen. Ja, ganz, ganz abstrakt allgemein formuliert bedeutet Metaphysik letztendlich das, was das Wort eigentlich, wenn man es mal auseinander nimmt, tatsächlich bedeutet, über das Physische, also Physik, das Physikalische, über das Physische, Sinnliche hinausgehend. So ist das dann auch irgendwann mal in der Antike dann umformuliert worden, nicht? Ursprünglich bedeutete Metaphysik, weil Meta auch nachheißen kann, nach der Physik, und war das Buch, das in der Katalogordnung, also nach der Physik stand, nicht? Also erst später hat man dann gemerkt, dass dieses Wort ja so irgendwie eine Doppeldeutigkeit hat, dass man das ja auch ausnutzen kann für das Thema, nicht? Und hat das dann für das Thema genommen, also bei Aristoteles, nicht? Diese Metaphysik wird das Sein, insofern es ist, thematisiert. Wobei Sein dann immer dieses Ewige, Unwandelbare und so weiter ist, nicht? Was wir schon ein paar Mal gehabt haben. Das ist aber keine Physik. Es ist aber keine Physik. Das ist dann nichts Physikalisches mehr. Nicht? Also wenn da von Sein die Rede ist, ist es nicht in diesem Sinne wie Friedrich Engels ist meinetwegen. Nicht? Immer das Problem zwischen Bewusstsein und Sein. Nicht? Also wenn man sich auf die Natur bezieht, nicht bezieht man sich jetzt auf das materielle Sein. In diesem Sinne ist das in dieser metaphysischen Tradition ja überhaupt gar nicht gemeint. Nicht? Mhm. Schon eher hat das etwas mit Gott zu tun. Nicht? Also diese Spekulation von Exodus 3,14, nicht? Ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde, da heißt es da in der Bibel, nicht? Das spielt in der gesamten mittelalterlichen Tradition eine gigantische Rolle, jedenfalls im christlichen Bereich, nicht? Obwohl das jetzt aus der Tora eigentlich kommt, nicht? Aus dem jüdischen Teil der Bibel. Hm. Nochmal, um vielleicht das ein bisschen deutlicher zu machen, transzendental heißt, oder ist die Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung, mhm, auf die logischen Voraussetzungen für mögliche Erfahrung. Transzendent wäre dann, wenn... Wenn man das überstiege, nicht? Wir beziehen uns immer auf Erscheinung nach Kant. Das Transzendentale ist also die Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung, nicht? Sind die Bedingungen der Möglichkeit auch der Gegenstände der Erfahrung. Genau. Und, das heißt, sind logische Voraussetzungen. Mhm. Übrigens Bedingungen, nicht? Das darf man dann immer nicht mit zureichendem Grund verwechseln. Nicht der Erkenntnisgrund bei Kant ist als Bedingung gemeint, nicht als absolutes Wesen oder so etwas. Nicht? Das wird dann bei Fichte und bei Hegel letztendlich wird es dann dazu. Mhm. Aber das ist dann schon ein Schritt weiter, nicht zu einer neuen Substanzmetaphysik, nicht also eine Subjektivitätsmetaphysik bei also Hegel, Schelling, Fichte. Da könnte man auch sagen, das Hegel-System ist ein gigantischer ontologischer Gottesbeweis. Ja, auf den Descartes'schen übrigens bezieht er sich ja auch. Das wäre dann doch wieder transzendental. transzendent, Entschuldigung, ja, genau. Wobei er das Transzendentale versucht einzuholen. Aha. Auch eine Art von Dialektik. Mhm. Ja, wir müssen natürlich dann nochmal den Fichte jetzt zu Ende bringen, sofern wir ihn brauchen. Nicht? Also dieses Ich bin ich, nicht? Als der von Inhalt und Gehalt her unbedingte Grundsatz, nicht? Der tritt dann bei Hegel wieder auf, allerdings nur als Moment in seinem System, nicht als das wirklich fundamental begründende, nicht? Das ist dann mehr bei Hegel. Nicht, wenn von setzender Reflexion die Rede ist, nicht, dass am Beispiel des Ichs kann man das auch klar machen, das Ich setzt sich selbst, nicht? Ist eine Bewegung von nichts zu nichts. Dem entspricht dann eine weitere Reflexion, die sich auf Äußerliches bezieht. Das war das, was wir in der Seinslogik da immer wieder kennengelernt haben. Wir haben Gedanken, die uns unmittelbar gegeben erscheinen. Aber was unmittelbar gegeben ist, das soll nach Hegel natürlich gesetzt sein. Genauso wie bei Fichte, dass ich das Nicht-Ich setzt, nicht, soll das auch bei Hegel der Fall sein. Bei Hegel läuft es dann nachher eher auch auf eine Einheit von Theorie und Praxis hinaus. Also nicht, wenn der Begriff abgehandelt worden ist, auf der Ebene des Begriffs bei Hegel in der Logik, haben wir die klassische Logik wieder drin, nicht? Also Aristoteles Lehre vom Satz, nicht? Dann Lehre des Urteils und Lehre des Schlusses, nicht? Die Syllogismen. Das tritt bei Hegel dann ja auch alles wieder auf, nicht? Und geht dann über in die Objektivität, in diesem Sinne der Transzendentallogik Kants, nicht? und endet dann bei der Teleologie, das heißt bei einer Einheit von Theorie und Praxis, nicht? Und das erst ist dann bei Hegel das Absolute. Wir haben es jetzt bei Fichte sozusagen Miniatur und mit noch so einigen im Lichte Hegels defizienten Gedankengut haben wir ja schon kennengelernt. Nicht? Ja, ich möchte jetzt noch mal kurz den Gideon Klein doch noch mal zu Ohren bekommen. Wir haben ja etwas später anfangen müssen. Und da werde ich dann noch mal die Fantasie auf Fuga bringen. FSK 93. Dies war die Sendung, wo keins ist, ist eins. Wir hören uns wieder am 8. Januar, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten hören wir uns sicherlich an anderer Stelle wieder.